Am 2. Oktober richtete Kim Jong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, zum 58. Jahrestag der Unabhängigkeit Guineas an den Präsidenten dieses Landes, Alpha Conde, ein Glückwunschtelegramm. Darin äußerte er seine feste Überzeugung davon, dass die guten Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen beiden Ländern mit langer Geschichte und Tradition weiter verstärkt und entwickelt werden. Dann wünschte er dem Präsidenten und dem Volk von Guinea bei ihrer Arbeit für die nationale Einheit und den Aufbau eines friedlichen und gedeihenden Landes größere Erfolge.